Tage mit Sturm und Regen, die Nächte werden kalt. In einem Hauch von Wehmut fühle ich mich arm und alt. Jahre voll Glück und Lachen, blasse Erinnerung. Steh vor den Trümmern eines Traums und Trauer lähmt den Schwung. Raureif fliegt auf den Wäldern und Wolken ziehen durchs Tal. Blumen des Sommers welken und der Apfelbaum steht kahl. Ich spür den Arm um meine Schultern, hör wie mein Vater spricht. Du hast mich oft gefragt, warum, doch du verstehst die Antwort nicht. Ich weiß um Sturm und Regen, kenne die kalte Nacht. Ich sehe deine Tränen und was dich traurig macht. Ich gab dir Glück und Lachen, ich war dein neues Lied. Doch heil ist der, der mir vertraut, auch wenn er vieles noch nicht sieht. Blumen des Sommers welken und der Apfelbaum steht kahl. Ich spür den Arm um meine Schultern, hör wie mein Vater spricht. Du hast mich oft gefragt, warum, doch du verstehst die Antwort nicht. Ich weiß um Sturm und Regen, kenne die kalte Nacht. Ich sehe deine Tränen und was dich traurig macht. Ich gab dir Glück und Lachen, ich war dein neues Lied. Doch heil ist der, der mir vertraut, auch wenn er vieles noch nicht